At the Pyramids, ein Song von den Dissidenten aus dem Jahr 1990. Und die sind ja seit Anfang der 80er Jahre mit ihrem musikalischen und kulturellen Crossover in der Welt unterwegs. In Indien startete diese Reise damals mal. Dort ist das erste Album Germanistan entstanden. In Marokko das zweite, Sahara Electric, das sich mehrere Millionen Mal bis heute verkauft hat. Und bis heute auch spielen sie mit bekannten Musikern anderer Länder zusammen, häufig aus Nordafrika. Und dort treten sie auch oft auf. Da erleben sie nämlich eine recht große Popularität. Das letzte Album zum Beispiel, Tanger Sessions, ist dort auch entstanden, zusammen mit der marokkanischen Formation Jilala. Ja, und wie der Name Dissidenten sagt, sie sind mit einer Portion Widerstandsgeist wohl auch unterwegs. Gerade zurück von Konzertproben aus Kairo erreichen wir Uwe Müllrich von den Dissidenten, aber jetzt in Portugal. Guten Tag, Herr Müllrich. Guten Tag. Mit welchen Musikern sind Sie da jetzt gerade zusammen, also aus welchen Ländern? Da muss ich mal kurz überlegen. Da ist ein indischer Musiker dabei. Da sind zwei aus Marokko, einer aus den USA und die drei Dissidenten aus Berlin. Ja, auf jeden Fall also genug Leute, um die ganzen aktuellen Ereignisse eben in Nordafrika, wo ihr gerade eben gewesen seid, zu diskutieren. Der Song, den wir gerade eben gehört haben, At the Pyramids, den gibt's ja gerade bei YouTube als Clip. Ich habe mir das angeschaut. Man sieht dann Porträtfotos von Leuten mit arabischen Bildunterschriften. Man kann da nur deuten. Sind das Menschen, die gestorben sind jetzt? Ja, das ist ein bisschen bedauerlich, dass unser Clip in diesem Zusammenhang jetzt so Popularität erfährt. Da werden jeden Tag auf den Blogs werden dann neue Todesopfer abgebildet und laufen da ab. Also fast ein bisschen gruselig, aber andererseits ist es natürlich eine Ehre, dass die unseren Song da als Requiem hernehmen. Das heißt, die Blogger haben den Song ausgewählt dafür? Ja, ja. Der war für uns schon längst im Archiv verschwunden, weil er entstand Anfang der 90er und ja, den haben wir auch lange nicht mehr gespielt und plötzlich sind wir wie erschlagen, dass der da überall auftaucht auf diesen arabischen Oppositionsblogs. Warum dieser Song? Also man versteht ja den Text nicht, das ist eine arabische Sprache. Ja, das ist arabisch. Man kann den Text jetzt gar nicht genau übersetzen, aber da ist eine Zeile drin, die sagt, ganz blumenreich, wie das poetisch, wie das beschrieben wird, die Hühner gaggern von der Brücke, während der Adler im Käfig sitzt. Das mag jetzt so eine Übersetzung ein bisschen pathetisch klingen, aber man stelle sich vor, Silly in Ostberlin 1987, die mussten auch nur singen, ein Schmetterling fliegt über einen Zaun und jeder hat gewusst, was gemeint ist. Das heißt, Musik ist in solchen Umbruchzeiten, revolutionären Zeiten, können wir ja gerade so sagen, ein ganz wichtiger Faktor, ne? Auch ein Unterstützungsfaktor? Ja, einmal Musik und dann natürlich auch Religion in dem Maße, wie während des Mauerfalls, während dieser ganzen Umbruchszeit in der DDR auch alle Kirchen voll waren oder in Polen. Sie wollen Demokratie beim Wort nehmen. Sie waren ja jetzt, wie gesagt, zu Konzertproben eigentlich in Kairo, gerade als eben diese Freiheitsbewegung losging. Aus welcher Perspektive haben Sie das alles miterlebt? Also waren Sie da mittendrin oder waren Sie eher mit Musikern am Rande? Ich war eher mit den Musikern am Rande, weil die haben mir dann auch schon, als es in den ersten Tagen so richtig brutal zur Sache ging und da wurde ja praktisch jeder Europäer stand unter Journalismusverdacht und die wurden dann auch einfach weggeschleppt und verschwanden in irgendwelchen Kellern, tauchten nach Tagen erst wieder auf. Einige werden immer noch gesucht und da sind wir natürlich lieber im Studio geblieben, haben aber mit den ganzen arabischen Musikern, und das sind jetzt nicht irgendwelche Studiomucker, sondern kompetente Künstler, auf deren Songs die Menschen dort unten durchaus hören, haben wir die ganze Lage dann doch ziemlich hautnah mitbekommen, auch deren Analyse der Umstände. Was haben Sie denn genau auch gerade von diesen jüngeren Leuten, die sagen, ja, haben wir auch mitbekommen, das ist eine Bewegung vieler junger Leute. Wie ist die Stimmung da? Was haben Sie da erlebt? Also ich weiß nicht, ob Sie sich an das ikonische Bild erinnern, auf dem Tahrirplatz, wo da Hunderttausende gebetet haben und zwischendrin waren diese ganzen Panzer, die da eigentlich hingeschickt waren, um die Leute zu bedrohen, um sie vom Demonstrieren abzuhalten. Da war schon alles umgeschwenkt. Da war schon völlig klar, die Soldaten, die hätten da nie zugeschlagen. Das war einfach schon zu offensichtlich. Und da waren wir auch drin. Und das war für mich so ein ähnliches Gefühl wie in den Tagen des Mauerbruchs. Also als die Mauer zusammenbrach, war ich ja da auch direkt an der Oberbaumbrücke da oben und habe mir das alles angeguckt. Und das, jeder, der dabei war, weiß, was für eine mystische Atmosphäre das war. Da ging es gar nicht um Politik, sondern eine riesige Erleichterung und Befreiung, dass endlich diese Diktatur weg ist. Und das war schon ein, das hat einen schon sehr mitgenommen. Gerade als Deutscher, der sich an den Mauerfall erinnern kann. Jetzt sind Sie ja sehr oft und wie gesagt, ja seit 30 Jahren eigentlich schon unterwegs in diesen Ländern. Hat sich da was angekündigt, gerade weil Sie mit Künstlern zu tun haben und Künstler ja wahrscheinlich schon oft darüber gesprochen haben und ihren Unmut da geäußert haben über die Verhältnisse? Nee, das kann man sagen. Also eigentlich schon seit den 80ern gab es immer wieder, also gerade in der Musik gab es und auch im Film teilweise gab es schon immer renitente Äußerungen gegen die Zustände dort unten. Es war absehbar, dass das irgendwann mal knallt dort unten. Ne? Gott sei Dank ist das so friedlich gegangen. Ja, kann man sagen, dass Musiker in solchen Ländern und die in solchen Regimen leben, zwangsläufig auch immer politisch unterwegs sind, mit ihren Texten, mit ihrer Kunst auch ja eine politisches Anliegen haben, mehr vielleicht als wir hier? Ach, das würde ich nicht sagen. Also Musik ist natürlich was relativ Unverfängliches. Da kommen die Leute hin und da kann man schon mal den Mund aufmachen. Nicht umsonst sind ja auch Musiker immer wieder ins Gefängnis gewandert in verschiedenen Zeiten und unter verschiedenen Regimes, weil sie natürlich da ein Riesenpublikum vor sich haben und wenn sie jetzt nicht gerade einfach eine Soundtapete machen oder irgendwie ein, jetzt Let's Dance, sondern wenn sie ein bisschen was berichten wollen und da gibt es ja eine ganze Reihe von Musikern, dann hat das durchaus einen großen Wert und ist auch eine Bedrohung für das Regime. Also der Sänger, mit dem wir da im Moment zusammengearbeitet haben, Mohamed Mounir heißt der, das ist ein größerer Name als Michael Jackson dort unten. Der ist so bekannt, dass auch vermutlich Mubaraks Kinder danach getanzt haben. Und wenn der den Mund aufmacht, dann ist er natürlich so exponiert, den kann man jetzt auch nicht einfach abservieren. Jetzt ist ja der Fokus im Moment weltpolitisch auf Libyen mehr gerichtet. Ja. Sind Sie da jemals aufgetreten oder besteht überhaupt die Chance, weil das ja eine viel geschlossenere Gesellschaft ist? Glauben Sie, man kennt Sie dennoch eben durch Internet durch? Man kennt die Lieder der Dissidenten auch in Libyen? Ja, das kriegen wir natürlich, haben wir natürlich Feedbacks auf unseren verschiedenen Webseiten und das ist ohne Zweifel. Und nochmal aufgefrischt dadurch, dass unser Song At the Pyramids da jetzt zum Requiem wurde. Ja, werden diese ganzen Erlebnisse, die Sie jetzt natürlich dann auch haben bei Ihren Touren, auch Einflüsse auf Ihr laufendes jetzt Konzertprogramm haben, was Sie jetzt gerade in Portugal auch einstudieren? Ja, haben Sie da Veränderungen vorgenommen? Inwiefern? Es hat uns beeinflusst und wir werden für unsere Tour, weil wir haben jetzt ja gerade eine Welttour, 30 Jahre Dissidenten, das führt uns über Russland bis in die USA und nach Südamerika, da werden wir natürlich jetzt entsprechende Songs uns da aussuchen, die wir auch, sagen wir mal, aggressiver spielen werden nach diesen Erlebnissen. Und zunächst jetzt also erstmal in Portugal. Jetzt sind wir erstmal in Portugal, ja. Genau. Und das dürfen wir vielleicht auch mal erwähnen, am 23. Juli findet man da auch mal einen Termin in Deutschland, in Koblenz beim Horizonte Festival. Da treten die Dissidenten zum Beispiel, auf. Ja. Genau. Und dann im Juli auch noch irgendwann mal mit Gigi Lala, mit dem wir da jetzt in Kairo arbeiten, vermutlich im Haus der Kultur in der Welt. Ja, und dann vielleicht schon unter ganz anderen Vorzeichen. Vielen Dank, Uwe Müllrich von der Band Dissidenten. Ja, danke schön. Hier geht's weiter mit Golden Kettle, einem Song aus dem neuen Album von Low Anthem, das heißt Smart Flash. Und das haben sie aufgenommen in einer stillgelegten Pastafabrik. Warum und wie das da klingt, das werden sie uns nämlich nach diesem Musiktitel dann auch erzählen.